monster, one monster. Das ist das, was uns gefällt. Die Welt gegen uns und wir gegen die Welt. Flaschen und Fäuste, das ist das, was uns gefällt. Die Welt gegen uns und wir gegen die Welt. Gegen uns und wir gegen die Welt. Flaschen und Fäuste.